Erst da am dritten Tag gab es eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Jesu Mutter war auch dort. Zweiter, Jesus und seine Jünger waren auch zu der Hochzeit eingeladen. Dritter, der Wein ging aus. Jesu Mutter sagte zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Vierter, Jesus sagte zu ihr, Frau, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Zeit ist noch nicht da. Fünfter, seine Mutter sagte zu den Dienern, tut, was er euch sagt. Sechster, dort standen 6 steinerne Wasserkrüge. Die Juden benutzten sie für ihre Waschungen. Jeder Krug fasste etwa 80 bis 120 Liter. Siebter, Jesus sagte zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Achter, er sagte zu ihnen, schöpft jetzt etwas davon. Bringt es dem Gastgeber. Neunter, die Diener brachten das Wasser. Der Gastgeber probierte es. Das Wasser war zu Wein geworden. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener, die das Wasser geholt hatten, wussten es. Der Gastgeber rief dann den Bräutigam. Zehnter, er sagte zum Bräutigam, normalerweise serviert man zuerst den guten Wein. Später gibt man den schlechteren Wein. Aber du hast den guten Wein bis jetzt behalten. Elfter, das war das erste Wunder, das Jesus in Kana in Galiläa tat. Er zeigte damit seine Macht. Seine Jünger glaubten an ihn. Zwölfter, danach ging Jesus nach Kapernaum. Seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger gingen mit ihm. Sie blieben dort für kurze Zeit. 13. Das Passafest der Juden war nahe. Jesus ging nach Jerusalem. 14. Im Tempel fand er Verkäufer von Ochsen, Schafen und Tauben. Dort saßen auch Geldwechsler. 15. Jesus machte eine Peitsche aus Seilen. Er jagte alle aus dem Tempel, auch die Schafe und Ochsen. Er schüttete das Geld der Wechsler aus und warf ihre Tische um. 16. Zu den Taubenverkäufern sagte er, nehmt das hier weg. Macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhaus. 17. Seine Jünger dachten an das, was geschrieben steht, der Wunsch, dein Haus zu schützen, erfüllt mich ganz. 18. Die Juden fragten Jesus, welches Zeichen zeigst du uns? Warum tust du das? 19. Jesus antwortete ihnen, zerstört diesen Tempel. Ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. 20. Die Juden sagten, dieser Tempel wurde in 46 Jahren gebaut. Willst du ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? 21. Aber Jesus meinte den Tempel seines Körpers. 22. Als Jesus von den Toten erweckt wurde, erinnerten sich seine Jünger. Sie dachten daran, was er gesagt hatte. Sie glaubten der Schrift und Jesu Worten. 23. Als Jesus beim Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an ihn. Sie sahen die Wunder, die er tat. 24. Jesus vertraute diesen Menschen nicht. Er kannte alle Menschen. 25. Er brauchte kein Zeugnis über einen Menschen. Er wusste selbst, was in jedem Menschen war.